in einem Studentenheim in Jena. Manche sind schon wach, andere werden es gerade. Guten Morgen. Da hast du aber mal richtig ausgeschlafen. Was? Es ist doch erst 7:30. Nein, es ist schon 11:00. Dein Wecker geht wohl nicht richtig. Was? Na, mein Körper hat es wohl gebraucht. Ich war so müde. In letzter Zeit habe ich viel zu wenig geschlafen. Was machen wir denn heute? Feichti kommt doch heute. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Er repariert unsere Waschmaschine. Also, hoffentlich kann er sie reparieren. Ach, das schafft er bestimmt. Wir zwei sind... Einfach nur zu doof? Ha, das hast du gesagt. Aber du hast es gemeint. Und recht hast du. Aber unser Feichti, der ist der richtige Mann. Bestimmt. Der kann alles reparieren. Wie ist eigentlich sein richtiger Name? Fabian Feichtmann. Ach so. Zwei Freunde treffen sich in einem Café in Mannheim. Hallo Lola, schön dich zu sehen. Hi, ich freue mich auch. Und hier war ich noch nie. Das Café ist ja richtig gemütlich. Sehr schön. Ich mag es auch. Fabienne kommt nachher auch noch. Sie wollte dich fragen, ob du vielleicht mal mit Viola sprechen kannst. Sie kann doch selbst mit Viola sprechen. Warum soll ich das machen? Fabienne ist ein richtiger Feigling. Immer wenn es Probleme gibt, dann sollen andere helfen. Sehr richtig. Aber wir sollten ihr trotzdem helfen, finde ich. Und es ist jetzt nicht so, dass sie es selbst nicht versucht hätte. Na gut. Du willst wirklich immer das Richtige tun, oder? Genau. Und das ist jetzt erst einmal Erdbeerkuchen essen. Willst du auch ein Stück?